Kundgabe 4531. Empfangen durch Bertha Dodder am 4.1.1949. Kommen in den Wolken. Entrückung. Ende. Und ich komme zu euch, um euch zu holen in mein Reich. In Stunden der Not gedenket dieser Verheißung. Und harret auf mich und meine Hilfe. Glaubet fest daran, dass ich als euer Retter komme, so die Not unerträglich ist. Und fürchtet euch nicht, denn ich bin stärker als der, der euch verderben will. Wisset, dass es mir ein leichtes wäre, ihn zu vertilgen. Doch damit wäre nichts erreicht. Denn die vielen, die seine Anhänger sind, würden sein Werk fortsetzen, so sie nicht gleichfalls vernichtet würden. Dies aber geht nicht an, denn was aus meinem Schöpfergeist hervorgegangen ist, das bleibt bestehen in Ewigkeit. Es kann nicht vergehen, weil es Kraft ist aus mir, die unvergänglich ist. Doch aus seiner Gewalt werde ich euch erretten, indem ich ihn in Bann schlage und mit ihm alle, die ihm hörig sind. Ihr aber werdet eingeführt in das Reich des Friedens, wo ihr wie im Paradiese leben werdet, bis ich euch wieder der neuen Erde zuführe, die ihr nun beleben sollet nach meinem Willen. Niemand wird dieser Verheißung, dieser Prophezeiung Glauben schenken. Denn so ich komme in den Wolken, hebe ich die Naturgesetze auf, indem ich euch lebend emporhebe zu mir, vor den Augen eurer Mitmenschen, die meinem Gegner verfallen sind. Sie erleben also gewissermaßen etwas Naturwidriges, woran sie jetzt nicht glauben wollen. Ihr aber, die ihr mein seid, ihr wisset, dass bei mir kein Ding unmöglich ist. Und so wisset ihr auch, dass ich die Naturgesetze ausschalten oder aufheben kann, so es meinem Heilsplan von Ewigkeit zuträglich ist. Ihr wisset um Sinn und Zweck der Schöpfung und meinen ewigen Heilsplan. Also wisset ihr auch, dass es ein Ende gibt und dass ihr in der letzten Zeit vor dem Ende steht. Folglich zweifelt ihr auch nicht an dieser Ankündigung, die ich den Menschen schon zugehen ließ, seit Beginn dieser Erlösungsperiode. Ihr haltet es für möglich und ihr sollet fest daran glauben, auf dass ihr dann die schwere Zeit überstehen könnet, immer in Gedanken und in der Hoffnung auf meine sichere Hilfe und mein Kommen von oben. Was euch die Menschen auch antun an Bösem, das seht ihnen nach, denn sie werden ihre Strafe empfangen, und diese wird bitter sein. Sie werden euch sehen, emporgehoben vor ihren Augen, während um sie der Tod lauert und sie sich nach keiner Richtung retten können. Sie werden von der Erde verschlungen werden, und ein elendes Los wird ihnen beschieden sein auf der neuen Erde. Ihr aber werdet den gerechten Ausgleich empfangen. Jede Not wird ein Ende haben. Frei und froh werdet ihr auf der neuen Erde leben, inmitten eines Paradieses, inmitten der Liebe und in direkter Verbindung mit mir, der ich oft unter den Menschen weilen werde, die zur Liebe geworden sind. Und das ist das Ende, das vorausgesagt ist durch Seher und Propheten. Immer und immer wieder, das seit Beginn dieser Erlösungsepoche angekündigt wurde, auf das die Menschheit glaubet. Doch niemand nimmt diese Prophezeiungen ernst. Doch der Tag wird kommen, der dieses alles bringen wird. Und das letzte Gericht, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Amen.